Bert, Bert, wo ist denn mein Ausweis? Die Hannoveraner, die mit ihren Fahrrädern auf dem Behindertenparkplatz stehen, fahren nach Pellworm. Also stehen mit ihrer... machen wir den mal auf. Was von Bert? Also von Robby. Nee, also Leute aus Hannover mit einem SUV und hinten Rädern drauf parken auf dem Behindertenparkplatz am Norderhafen und gehen zur Fischbude und fragen, wie man von dort nach Pellworm kommt. Im Hintergrund das große Schild, hier geht's nach Pellworm. Und genau gegenüber des Hafenbeckens sieht man den großen Fähranleger zur Fähre nach Pellworm. Wer hätte es gedacht? Gut, die Fragen gehen zurück, holen die Räder runter, geht meine Frau hinterher. Ich mache mich jetzt mal unbeliebt und pault die an, von wegen, ja, das wäre hier ein Behindertenparkplatz und der Parkplatz für die normalen Leute, der ist eben da hinten, dieser Dauerparkplatz auf der anderen Seite vom Deich. Nee, nee, sie wären behindert. Merkt man gar nicht. Er lädt dann die Räder ab, dann gurken sie dahin. Die Fähre geht um halb, also um 11.30 Uhr. Dieses 11.30 Uhr, was wir jetzt haben, nur weit und breit ist keine Fähre zu sehen. Naja, wer weiß denn schon an welchem Tag? Ich sehe zwar eine Fähre, aber die scheint in Pellworm zu liegen. Ja, wahrscheinlich 11.30 Uhr ab Pellworm. Nicht hin nach Pellworm. Wir warten mal ab, ob die da gleich ablegt. Auf jeden Fall alles sehr interessant. Das Geilste aber, jetzt ist er schon mit dem Fahrrad vorgefahren zum Fähranleger. Dann kommt sie hinterher gegurkt, ein bisschen später. In diesem Moment ist leider der Wind so dermaßen ins Mikrofon geschlagen, dass man das, was ich sagte, nicht mehr hören kann. Darum spreche ich das jetzt einfach nochmal im Nachhinein ein. Die Dame meinte... Bert, Bert, wo ist denn mein Ausweis? Und er murmelte irgendwas, lass mich doch mal machen. Ja, es ist selbstverständlich visumspflichtig. Entweder der Ausweis oder der Reisepass. Von Nordfriesland nach Pellworm. Das ist sonst... Ja, da kann man verknackt werden. Ja, oder sie meint natürlich diesen Ausweis, der jetzt vorne im Auto liegt. Also dieser Behindertenparkplatz-Ausweis, mit dem man sich möglicherweise unter Umständen vielleicht noch andere Leistungen erschleichen könnte auf Pellworm, wenn man ihn denn dabei hätte und er nicht im Auto läge. Es sei denn, man hat ein Duplikat. Was weiß denn ich schon? Wir sind dann einfach ein Stück weiter am Deich spazieren gegangen, mit einem herrlichen Ausblick auf Pellworm und die vor Ort liegende Fähre. Ja, und selbst gegen 12, als wir wieder an unserem Parkplatz waren, hat sie immer noch nicht abgelegt. Bedauerlich. Aber so ist das in Nordfriesland. Einfach etwas gemächlicher. Da kann man nicht nur die Seele baumeln lassen. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 143. Diesmal mittwochs. Ihr musstet lange genug warten, wie ich finde. Der Urlaub in Nordfriesland ist vorbei und wie es meiner Holden und mir ergangen ist, streue ich in die nächsten Folgen mit und mit ein. Inklusive Atmo. Aber das kennt ihr ja. Allerdings gibt es noch Altlasten zu vermelden. Doch hört selbst. Kühl. Geht. Ja, stimmt, heute ist der Vatertag, ne? Heute sitzen ja die Leute schon draußen auf der Veranda. Draußen auf der Veranda oder der Terrasse und saufen. Es ist 11:30 Uhr, Donnerstag, der 18. Mai 2023. Wir gehen die Standardrunde. Ich habe neue Schuhe an, muss man ja auch mal haben. Und im Moment sind es noch so ein bisschen schlappig hinten. Naja, einlaufen ist alles. Ja, aber alleine schon. Also es ist ein Golf und der Golf ist blau, eigentlich. Dreifarbig blau. Der hat eine Tür, die ist sehr matt. Hinten das Seitenteil ist schön lackiert, aber die Tür sieht aus wie abgeschliffen. Aber der Kotflügel hat ein anderes abgeschliffen. Ja. Der hat irgendwie komisch in der Sonne, das mal. Also irgendwie nicht schön. Tja, was soll ich sagen? Es gibt ja eigentlich nur ein schönes Blau, das Subaru-Blau. Mit einem anderen Blau würde ich mich ja nicht abgeben. Aber es kommt auch aufs Auto an. Ein sportlicher Subaru vom Design, also der LeVorque, der STI, also der WRX, die sehen in dem Blau fantastisch aus. Mein Forester würde in dem Blau scheiße aussehen. Und der Solterra sieht einfach in dem Rot am besten aus. Nein. Nein. Der Solterra sieht, und das ist hier keine Subaru-Werbung, weil ich krieg von denen nichts geschenkt, auch nicht mal irgendwie was subventioniert, also rein persönliche Meinung. Der Solterra hat schwarze Applikationen, also um die Kotflügel rum, unten am Schweller und weiß der Geier wo. Und in diesem Rot-Schwarz sieht der so ein bisschen aus wie früher mein Golf. Ich hatte nämlich einen 60 PS Golf, der nannte sich Rabbit. In Amerika wurde der auch als Rabbit und nicht als Golf verkauft. Ja, und dieses Häschen, hatte an der Heckklappe um die Scheibe rum eine schwarze Folie und schwarze Kotflügelapplikationen und einen Frontspoiler von Carmine, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Und da habe ich mir dann auch von Carmine die schwarze Hutze drauf gepackt und schwarze Zierlinien drauf gemacht. Und am Schluss war er eben auch rot-schwarz. So mit John Player Special Aufklebern an den Türen und weiß der Geier was. Was man halt früher gemacht hat, um sein Auto einzigartig zu verhunzen. Und das recht individuell. Ja, man hatte so Phasen. Ich darf auch gar nicht an meinen Käfer zurückdenken. Der war L20B Leuchtorange. Also der, von dem ich schon der letzten, vorletzten, drittletzten, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, Folge, Episode, Konserve erzählte. Und der war, wie gesagt, L20B Leuchtorange. Und der hatte im Übergang, also als ich den bekommen habe schon, im Übergang von den Trittbrettern zum hinteren Kotflügel diese Standardstelle, die immer rostete. Da habe ich dann meine ersten Versuche mit Spachtel, Glasfaser und, boah, meinst du, ich komme auf den Namen? Irgendwie so eine Flüssigkeit. Ja, ich glaube, ich komme auf den Namen nicht mehr. Verdammt, echt lang nicht mehr gebraucht und dann vergisst man alles. Corona lässt grüßen. Oder irgendein Bier, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Kunstharz, ja, ein Kunstharz, genau. Ein Kunstharz mit Härter und dann die ersten Grundierungs- und Sprühversuche mit einer Sprühdose. Irgendwann hatte ich den Bogen raus. So, und dieser Käfer, der litt dann auch. Es war also ein 72er und war dementsprechend alt. Hat meine Mutter damals für knapp 800 Mark von einer Arbeitskollegin geschossen. Als mein erstes Auto, ganz okay. Ich erzähle es euch ja. Müsst ihr dann nachhören. PS-mäßig sehr traurig. Auf jeden Fall, weil der ja nur so orange war und die kleinen Lampen hatte und er nichts aussah, musste er natürlich optisch aufgewertet werden. Ja, was man dann als optisch aufgewertet auch so annimmt als Jugendlicher. Ich würde mal sagen, jeder, der das Fahrzeug gesehen hat, hat gedacht, boah, was ist der Kerl bekloppt? Ja, der hatte silberne Sterne auf der Motorhaube und einen Pfeil auf dieser Motorhaubensicke. Da läuft ja so ein etwas breiterer Streifen rüber, dass die nicht so flattert und ein bisschen formstabil bleibt. Und vorne die Stoßstange war grün. Das ist noch von so einer Sprühdose übrig geblieben vom Rekord von meinem Vater. War, glaube ich, ein Rekord D. Bin mir nicht sicher. Und es ist ja auch so eine interessante Geschichte, was man sich so alles merkt im Leben. Also ich weiß, das war für den Käfer L20B Leuchtorange und für den Golf war es, ich meine, 305 oder 307 Mars Rot. War das noch? Ja, wir hatten hier im Ort auch so ein Autozubehör. Da konnte man sich dann die passenden Utensilien direkt holen. Polyesterharz, das war's. Polyesterharz und Hertha. Was habe ich früher an den Autos rumgesprüht? Irgendwann klappte das recht gut. Am Manta hatte ich seinerzeit, der erste, der war silber, mit einer Sprühdose eine Macke in der Türe beilackiert. Da sah man später keinen Unterschied zur Originallackierung an der Stelle. Es fiel nicht auf, das war schon, da war ich sehr stolz drauf. Heute macht das der Beulendock mit der Airbrush. Ich meine, früher waren es halt alles noch Lösemittellacke. Heute ist das Acrylzeug da und das ist dann nicht mehr so prickelnd. Ich gehe über die Holzhackschnitzel gerade in den Schlosspark hinunter. Die Wiese ist nicht gemäht, steht in einer ordentlichen Höhe da. Selbst für eine Weide zu hoch, aber na gut. Da da eine ganze Menge Blümchen drauf sind, wie Löwenzahn, Butterblumen, wie auch immer. Ich meine, es sind Butterblumen. Ich könnte Flora in... Nee, habe ich... Ich habe das Handy nicht dabei, ich kann es nicht nachschauen. Da könnten die Insekten was haben. Der Algenbelag hier am Burggraben riecht sehr intensiv nach Kloake. Boah, ist das widerlich. Riechst du das? Ja. Ja, aber bückt sich, um Fotos zu machen. Ja, es stinkt, aber ich mache trotzdem Fotos. Es ist nicht schön, nee. Auch wenn man jetzt, wir sind jetzt bestimmt so 30 Meter weg, aber der Wind, der steht ungünstig. Das ist, sollte es da mal Fische drin gegeben haben und es könnte sein, dass dem so ist, könnte das den Geruch erklären, weil das riecht wirklich, als würden da tote Fische unter diesem Grün gammeln. Nun ja, Brücke wie gehabt. Der Unterschied zu den letzten Malen ist ganz klar. Man sieht die Lampen, die rausgerissenen, zerstörten Parklampen nicht mehr, weil die liegen in diesem hohen Gras und da ist nichts mehr zu finden. Oder man hat sie entfernt, glaube ich aber nicht. Muss weiter hinten sein. Ja, wie gesagt, man südet nicht. Doch da liegt sie. Und hier ist auch das Gras nicht besonders. Hier liegt noch sehr viel Laub von den Bäumen rum. Da kommt das nicht so hoch. Hier ist nur vereinzelt Löwenzahn. Was soll ich sagen? Lindler fängt mit L an. L wie Lost Place. Wo haben sie das abgerissen? Holzstücke, die hier liegen, ja. Ich bin gespannt, ob und wann sich hier was tut. Das scheint eine ähnliche Neverending Story zu werden wie meine Solaranlage. Aber es steht ja kurz vor dem Abschluss. Zumindest läuft sie. Das ist ja schon mal was. Am zweiten Tag konnten wir schon 99 Kilowattstunden ernten. Das ist ganz ordentlich, wie ich finde. Trotzdem ist es überaus enttäuschend, dass eine Kilowattstunde 60 Cent kostet, wenn ich sie vom Energieerzeuger bekomme, die dann auf 40 Cent gedeckelt wird, was dann, keine Ahnung, aus Steuergeldern oder was finanziert wird, die restlichen 20, also ich 40 zahlen muss. Und dann kriege ich nur 8 oder 6 oder wenig für das, was ich einspeise. Als wenn mein Strom nicht so viel wert wäre wie der, der aus dem Kraftwerk kommt. Was hatte der für ein Problem? Ja. Der Hund? Also der Vater und der Hund waren nicht leinenführig. Und der Sohn hielt die ganze Zeit einen dicken Stock vor sich, so als Abwehr. So eine klassische Abwehrhaltung. Zumindest hat er damit nicht ausgeholt. Nun ist es hier Vatertagsgetränke, die haben sich schon mal gebunkert. Man konnte es vielleicht schlecht wegwerfen, obwohl da ist irgendwas drin, Kippen oder so oder Flüssigkeit. Es sieht eklig aus. Lass uns weitergehen. Nein, hier ist so ein Parkmülleimer, Metallpfosten, Mülleimer dran und auf dem Pfosten steht eine Kölschflasche mit Kippen und allem Möglichen innen drin. Und aus dem Mülleimer. Genau, zumindest die kippen nicht in die Gegend. Und in den Mülleimer ging es ja nicht mehr rein, denn Hundekotbeutel, genau. Aber auch da muss man wieder sagen, glücklicherweise gibt es hier welche. Denn die wurden ja auch schon mal zeitweilig sehr stark geräubert. Kann auch sein. Aber wenn Hundekotbeutel immer dieselben sind, dann kann ich das ja vorstellen. Ansonsten scheinen es aber auch die zu sein, die wir hier in den Hundekotbeutel-Spendern haben. Das bringt mich wieder zurück nach Lahnstein. Konserve 142, ihr erinnert euch. Dort saßen wir ja eine Zeit lang im Auto, um uns einen Hauch zu erholen und aufs U-Boot zu warten. Und genau vis-à-vis an diesem Kinderspielplatz hing auch so ein Spender für Hundekotbeutel. Dann kommt so eine Familie, Mama, Papa, Kind, Hund. Der Hund hatte so die Größe eines Mopses und die Mutti, ich sag's mal so, Frau Flodder war schlank gegen die. Und der Mann, naja, Durchschnitt und das Kind erinnere ich mich nicht mehr. So, da kommt Mutti und reißt erstmal einen Hundekotbeutel raus aus dem Teil. Es war aber nicht der Beutel, es war quasi die komplette Rolle. Da wurde dann ein Beutel abgerissen und in die Spenderbox zurückgesteckt. Den Rest steckte man ein, nicht ohne vorher noch einen zweiten Beutel abzureißen und den um den Griff der Automatikleine für den Hund zu binden, zu knoten. Also einmal durch und dann einfacher Schleifenknoten. Also für einen war da noch ein Beutelchen drin und alle anderen hatten Pech. Hunde haben scheint doch kompliziert zu sein. Und einen Hund haben und Hundesteuer bezahlen heißt immer ein Recht auf möglichst viele Hundekotbeutel, insbesondere wenn sie kostenlos sind. Ne? Zahlen ja die anderen. Kein Gejohle, keine Bollerwagen. Schreie es nicht. Letztes Jahr kamen wir uns da dann einen Trecker entgegen. Es könnte sein, dass du alleine warst. Vatertag? Warum sollte ich am Vatertag spazieren gehen? Weiß ich nicht, weil wir schon länger miteinander gemacht haben. Ui. Ja. Aus dem Kontext gerissen, länger miteinander gemacht haben. Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was du denkst. Habe ich nicht gedacht. Aus dem Kontext gerissen sogar, wir es schon länger miteinander gemacht haben. Vielleicht stirbt das ja langsam aus mit diesem Vatertags-Bollerwagen-Gejohle-Gesaufe. Die Getränkefachmärkte stellen sich doch drauf ein, mit gefüllten Bollerwagen zu verkaufen und. Ja, aber wenn du doch zu Hause irgendwo am Gasgrill sitzt und dich zuschüttest, warum sollst du dabei spazieren gehen? Damit die Kinder das nicht sehen, oder was? Ich empfinde es als sehr schlimm, dass die hier mit dieser Plusterjacke durch die Gegend läuft. Also, okay. Man muss ja dazu sagen, wir haben eine Außentemperatur von ca. 12 Grad. Und diese 12 Grad, ja, da wo Schatten ist, ist dem vielleicht auch so. Und wo ein bisschen Wind geht. Aber wenn dich die Sonne direkt bescheint, dann sind das auch schon mal 25 gefühlt. So empfinde ich das. Heißt natürlich nichts, weil was weiß ich schon. Ich schwitze ja auch sowieso immer schnell. Aber so eine Plusterjacke, so ein Daunending, ja, sind ja heutzutage keine Daunen mehr, sondern diese, ich nenne sie mal Kopfkissen-Kunstfasern, die in so einer Jacke mutmaßlich auch nicht so verklumpen wie in einem Kopfkissen. Kunstfasern in einem Kopfkissen neigen zum Verklumpen. Und egal, ob ich das Ding einmal am Tag aufschüttel, nach dem Pennen oder nicht, irgendwann sind da sehr unangenehme Bällchen, Wülste, Würstchen drin. Und da ist das Liegen nicht mehr schön. Da empfinde ich Tierschutz hin oder her, Daunen schon als besser. Da guckt dann zwar ab und zu immer mal so ein Daunenende raus, was dann an der Stelle vielleicht ein bisschen kratzig ist, aber grundsätzlich liegt es sich da schön. Und man kann die Sachen so aufschütteln, wenn man es schräg aufschüttelt, dass an der Kante, dort wo das Kissen endet, die Sache sehr flach in die Matratze übergeht. Da gibt es dann nicht so einen Wulst, der einem dann irgendeinen Rückenwirbel immer wieder reindrückt, dass man dann morgens mit Rückenschmerzen aufwacht. Ich weiß nicht, wer sich sowas hat einfallen lassen. Jetzt habe ich neulich, als ich einen Freund besucht habe, mal das gleiche Thema angeschnitten und gesagt, es wäre doch viel schöner, wenn es so ein Granulatkügelchenzeug in Kissen gäbe. Und tatsächlich, sagt er, gibt es das. Dafür muss ich ins Sanitätshaus fahren und dann kann ich mir so ein Kissen besorgen, was möglicherweise ähnliche Qualitäten wie so ein Daunenkissen hat. Aber einen gewissen Nachteil, diese Granulatkügelchen rauschen. Das ist halt, als hätte man Reis in so einer Vorratsflasche und wenn man die natürlich schüttelt und bewegt, dann macht das Geräusche. Jetzt könnte ich mir dann überlegen, vielleicht ist es das Rauschen der Dünung am Meer oder des Bächleins hier im Oberbergischen. Ich weiß es nicht, aber ich werde es mit Sicherheit mal ausprobieren. Ich besorge mir mal so ein Ding und dann werde ich berichten. Die Frage, ob deine Frau auch meint, dass das Rauschen der Düne ist und so. Vielleicht noch ein bisschen öfter laut Musik hören, dann erübrigt sich das für dich. Ne? Denn einmal taub ist nichts mehr laut. Ja, guckst du. Nee, ohne Scheiß. Wenn es regnet, stürzt sich doch auch nicht. Ich meine, das prasselt ja auch immer ganz ordentlich aufs Dach und an die Seite. Und wenn das Fenster auf ist, das Vögelgeplärr. Ich denke, was ist denn jetzt los? Drei wandernde Damen mit Hund. Das ist die Vatertagstour. Ist das die Muttertagstour, oder? Aha. Von einem Tag gelegt. Vielleicht ist das ausgefallen und man hat das verschoben. Aus Gründen. Ich weiß sowieso nicht, warum die mich immer alle so komisch angucken. Vielleicht, weil ich nicht johle? Der Bollerwagen fehlt. Ich habe ja keinen. Dein Daddy hätte einen für solche Sachen, wenn man sowas mal braucht. Wenn man johlen durch die andere Stadt ziehen. Da würde ich nicht hier hin. Habe ich für K1 und K2 nicht gebraucht. Das werde ich jetzt für dich auch nicht machen. Ich passe ja auch nicht rein. Du sowieso in diesen Bollerwagen. Eine Verpflegung für die Runde würde reinpassen. Man könnte in den Bollerwagen. Ja, die Kinder haben ja mal reingepasst, ne? Stimmt, wir haben es nicht ausprobiert. Doch, da war mal was. War da nicht mal was mit am Zunftstübchentag? Ja. War das unserer? Ich glaube ja. Ja, hat er abgeholt. Wie kann der? Da waren die mit dem Bollerwagen um diesen Teich in Wiel. Und dann waren irgendwelche Honks, jugendliche Honks, die meinten, sie müssten, was den Kindern nicht sehr recht war. Und ich hatte schon so ein, zwei Bier und fand das gar nicht witzig, dass fremde Leute mit fremden Kindern und schon gar nicht mit meinen. Und dann habe ich ihnen, glaube ich, meinen Unmut mitgeteilt. Aber noch verbal. Verbal, aber unter Androhung körperlicher Gewalt, wenn das nicht aufhört. Das haben die dann auch eingesehen. Da waren, glaube ich, auch noch andere Kinder mit bei. Ja. Irgendwie von einem... Irgendwas war das. Auf jeden Fall fanden das einige aus dieser Geocaching-Gruppe dann nicht ganz angemessen. Ja, das war halt ein Geocaching-Event. Und zack hatte ich dann wieder eine neue Kerbe in meinem Rufholz. Doch ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Hauptsache, meinen Kindern geht's gut. So, damals war ich auch noch nicht ganz so dick und muskulöser. Heute muss man ja dann immer aufpassen, ob die einen nicht wiedererkennen, ne? Und jetzt sind die nicht ganz so dick, älter und muskulöser. Und ich stehe dann da. Naja, das Risiko besteht natürlich immer. Andererseits ist dazu natürlich auch zu sagen, man muss sich ja nicht immer in jede Situation reinopfern, nur weil man dann Angst vor eventuellen späteren Racheakten hat, die, ja, ich denke, das ist ja auch immer nur so im Kopf. Das heißt, frei nach Epiktet, einem Philosophen, nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen, die wir über die Tatsachen haben, beunruhigen uns. Und hier rast wieder einer mit dem Auto vorbei. Nein, er wird langsamer. War denn das ein Scirocco, ne? Es war so ein neuer Scirocco. Der hat ja noch eine ganz passable Form. Wenn ich mir die anderen angucke, ja, guck dir mal so ein Beetle an, oder das kannst du ja nicht fahren. Also wenn ich mir überlegen müsste, ein Audi TT oder den, dann würde ich wahrscheinlich eher den nehmen. Echt? Ja klar. Ein Audi TT oder auch ein Audi A3 oder, nee, die heißen ja nicht A3, ne? Die heißen ja nur doch, oder? Keine Ahnung. Das ist alles so, nee. Da hat der für mich eine gefälligere Form. Wahrscheinlich dieselbe Basis. Der Käfer hatte auch dieselbe Basis wie der erste Bulli und hat sich immer einen Käfer gekauft damals. Jo. Siehst du, die haben ja dieses Krautzeug untergepflügt. Stehen nur noch so ein paar Einzelne. Ja, mich wundert das, weil irgendwie sieht es ja doch ähnlich aus wie der Raps. Ja, ist aber Gründüngung. Ist aber kein Raps. Ich habe ja extra Geflora Incognitat. Deswegen sage ich, wundert mich. Meine Güte, können jetzt diese Wolken mal wieder gehen? Nein, das ist schön so. Nein, das ist zu wolkig. Gefühlt 12 Grad, der Wind. Das ist angenehm. Zieh halt deine Joppe wieder an. Ich wollte ja jetzt ein bisschen die Sonne genießen. Dann musst du die Jacke wieder anziehen, dann kommt die auch raus. Das ist wie mit dem Regenschirm. Wenn du ihn dabei hast, regnet es nicht. Ja. Riech mal. Doch, das hat so einen Hauch von Strand. So ähnlich riecht das manchmal am Deich. Doch. Dieses untergeeckte Zeug, dieses untergeflüchte, das gammelt da jetzt so ein bisschen. Das ist so wie der Tang. Boah, ist das schön. Und Schafe. Oh, Schafe. Ja, also irgendwie ist das hier, da kommt Fernweh auf. Also fern ist es ja nicht, aber... Weh zumindest. Aber Weh kommt auf, ja, mehr genau. Weh. Es kommt Weh auf. Mehr Weh. Noch mehr Weh. Wie Wehchen und so. Ja, genau, wie Wehchen und so. Mehr Weh. Das ist fast die perfekte Überleitung zu nächstem Samstag. Da fahren wir nämlich ans Meer. Nordfriesland. Und das mal recht früh. Nicht im Oktober. Im Oktober klappt nämlich dieses Jahr nicht. Für die Leute, die es interessiert und die sich das anhören, es gibt dieses Jahr für uns nichts mit Ersatz-Nordseetaufe. Leider, leider, leider. Heute ist auch Tennistag. Ja, wieder offen, die Plätze. Es ist Vatertag, nicht Tennistag. Vielleicht gibt es ein Vatertagsturnier. Aha. Für die, die weder auf Vatertag auf Tour gehen, noch mit Frau spazieren gehen wollen. Aber hier steht ein Kasten Bier. Das ist ja auch interessant. Schreiben dabei. So, Zettel. Schönen Vatertag, Prost. Das heißt, man darf sich hier einfach eine Flasche Reisdorf mitnehmen und rumvatertagieren. Nein, ich möchte keine Flasche. Ich überlasse das den Menschen, die das eher brauchen. Ich fange also nicht jetzt um 12:30. Guck mal da, die Katze auf dem, das musst du fotografieren. Die Katze auf dem Pfosten. Eine schwarze Katze, sie könnte Luke heißen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sitzt auf einem Pfosten. Ziemlich desinteressiert. Die hat eben die ganze Zeit geguckt. Mau. Mau. Miau. Ja, hat keinen Bock. Oder ich war nicht überzeugend genug auf Katzisch. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hast du sie beleidigt. Ja, genau. Wenn man die Sprache nicht kann. Nuancen können schon darauf hindeutend, ich hätte ja mal fauchen können. So, wow. Das wäre es vielleicht gewesen. Ein Kind spielt gegen drei andere. Ja, irgendwo plärrt auch ein Kind. Und die Bogensportfreunde Lindler machen heute nichts. Zumindest jetzt noch nicht. Aber das Geplärr ist laut. Das ist aber mehr die Vatertagsfraktion, glaube ich, als ein Kind. Nö, da vielleicht darf eins nicht mitspielen. Ich mutmaße, das Kind ist not amused. Ach, guck mal! Was? Freiwillige Feuerwehr Remshagen, Vatertagsfest, 18. Mai 2023. Festprogramm, Beginn 10.30 Uhr, Partymusik, Kinderbelustigung, Kaffee und Kuchen, Tombola. Ausrichter, Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, Löschgruppe Remshagen e.V. 111 Jahre. Mit dem Feuerwehremblem und darunter zwei anstoßende Maßkrüge mit Bier. So sieht's aus. Wuhu. Die Bodenplatte ist drin. Nein. Nur verdichtet. Ist nur der Frostschutz für die Bodenplatte drin. Und eine schöne. Kann ich mal das Foto haben? Ja, Doppelhaus mit Keller. Und hier oben Parkplatz oder so. Nee, er hat eine die Mauer nicht gefunden. Ah. Nee. Wahrscheinlich aber nur ein lockeres Blech im Leerlauf. Ja, wäre das vom Motor gekommen, hätte ich mal gemutmaßt, fährt er nicht mehr weit und lang. Ja, und drei Radfahrer fahren nebeneinander, damit sie labern können und sie kein Auto überholen kann. Und das finden sie dann gut. Das ist für mich Nötigung. Dann, am Samstag, sind wir in den wohlverdienten Urlaub gefahren. Nordfriesland. Endlich. Und das mal im Sommer. Schön war es insgesamt, aber weil es heute kein NF-Special gibt und ich nicht vorgreifen möchte, kommt hier das Lavalierschrittieren vom letzten Sonntag, dem Tag nach der Rückkehr. Nee. Hä? So schwitze ich zu sehr. Ich hoffe ja nicht, dass ich mir auf dem Kopf jetzt. Ist es schon so dünn? Ist es so hell? Nee, ist es okay, aber du sprachst halt noch. Ja. Ja, es geht ja jetzt noch. Noch kein Käppi, noch keine Glatze. Sonst muss ich mir Tagescreme für die Glatze holen mit Creme. Aber dann. Gibt's das? Nein. Shampoo mit Lichtschutzfaktor, ja genau. Ich kann mir dann die Haare so auf 3-Tage-Bartniveau rasieren. Und dann ist das auch egal, wenn du da mit Creme drauf umschmierst. Habe ich ja im Gesicht gesehen jetzt die Tage. Einen Sonnenhut könnte ich tragen. So einen Strohhut, so einen luftigen, weißt du? Dass du mal so negativ bist. Nein, ich meine so einen mit einem kleinen Rand, wie die im Moment trendy sind. Der ist dann luftig. Es riecht immer schön nach Stroh. Warum riecht es hier nach Stroh? Aber das war wohl was anderes. Nein, würde ich heute einen Käppi tragen, wäre ich jetzt schon am Schwitzen wie ein Schwein. Der hat auch länger nicht gemäht, ne? 50 cm Wiese. Oder nennen wir es Weide mit Rispengras. Es ist Sonntag, der 4. Juni 2023. Und wir sind wieder zu Hause. Der letzte Urlaubstag. Die meisten Sachen sind gewaschen, hängen draußen. Koffer sind ausgeräumt. Oder die Taschen besser gesagt. Was ist denn das? Ist das eine WG? Eine Amsel? Eine Amsel? Ein Kernbeißer? Eine Meise? Da sitzt ja alles auf dem Dach. Eine Vögel-WG. Unfassbar. Und hier dieser Pfad ist auch arg zugewachsen. Man darf ihn zwar nicht auf den Grund schneiden, aber Spitzenkürzen wäre erlaubt. Ich glaube, wenn der Galabauer aus Nordfriesland kommt, dann wird das spaßig. Andererseits, ich könnte ja unseren Friedhofsgärtner dran tun. Der hätte bestimmt Spaß. Ich hoffe, ich zum Arbeiten mal sehen, was da los ist auf dem Weg. Ja, aber man könnte sich da gut unterhalten. Und ich hätte jahrelang Content für einen Podcast. Hier sind ja auch überall Linden. Fällt mir gerade auf. Echt? Dass die Lindenallee ist. Nein, Lindler Linden zu haben, ist ja auch eher so meh. Weil es heißt ja, sind die Linden gerodet worden. Also warum gibt es die dann noch? Wohl hier in der Höhe, das sind locker 5 Meter. Unten drunter wäre nichts, könnte man super einen Fledermauskasten hinhängen. Am hässlichen Haus fällt die Hecke um. Unfassbar. Getränkewagen, Kühlschrank. Vielleicht ist Falkenhofer Kinderspielplatz fest. Ich weiß es doch auch nicht, Frau. Wir waren jetzt 2 Wochen nicht hier. Es ist schwierig. Zum Glück ist hier ein dezenter Wind. Sonst wäre es mir schon wieder zu warm in der direkten Sonne. Es ist jetzt 22:30. Aber die PV-Anlage hat in der letzten Zeit super gearbeitet. Wir haben, seit das Ding jetzt am Start ist, Mitte Mai um die 21 Bäume gepflanzt. Virtuell 1,6 oder 1,7 Gigawatt. Nein, Megawatt. Ach ja, ich denke immer so in Gigawatt wegen DeLorean. Egal. 1,7 Megawatt circa erzeugt. Das ist schon ganz ordentlich, wie ich finde. Aber hier in Lindler geht der Trend zum Lasse die Wiese, wie sie wächst. Am besten nichts machen. Es ist hier jeder zweite Garten, hat hier irgendwas zwischen 30 und 50 Zentimeter hohem Rasen. Wir haben den nervfreien Mai etwas später gestartet und suchen wir dementsprechend erst die Blume wieder auf. Aha. Ja, also ich gehe davon aus, die werden da demnächst mit der Sense ran müssen. Und weil nur noch die wenigsten Menschen mit einer vernünftigen Sense, also so einer manuellen Sense mit Senseblatt und Schärfstein und vernünftiger Einstellung sensen können oder in gebückter Haltung mit einer Sichel à la Miraculix, gehe ich davon aus, die werden das mit einer Motorsense machen, weil so ein Akkuteil ist da ja nicht sehr erquicklich und das bedeutet wieder eine ganze Menge Lärm. Naja, Neues zu vermelden gibt es von der Stelle, wo die Halle abgebaut worden ist. Ich bräuchte mal ein Fotoknipsel. Ist jetzt bald mal gut mit dem Autos. Kein gescheites Panorama machen. Toll, jetzt habe ich meinen Finger im Weg. Das kann man alles löschen, diese Scheiße hier. Achso, da ist wieder Ich röhne und ihr dönen. Ja, sieht aber nicht so aus. Ich höre gerade von der Holden, wir haben Ich röhne und ihr dönen im Freilichtmuseum heute. Zu Deutsch übersetzt Grünes und Gerümpel oder Grünes und Zubehör. Da kannst du dann Pflänzchen gucken oder sogar kaufen und auch vielleicht den passenden Spaten. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe da ja nicht hin, weil wir haben ja genug Grün. Hier liegt Stroh rum, also Stroh rum, nicht Stroh rum. Stroh rum kann man in Salzburg kaufen. Hier sind die Hänge gemäht worden, zumindest teilweise mit einer Sense, wie mir scheint. Und dann? Und dann rechts und dann. Jetzt soll ich einen Berg laufen, damit ich einen Berg wieder runtergehen, nur weil da Autos kommen? Nö, haben wir's, wir haben's doch gleich. Also mehr schwitzen als nicht unbedingt sein muss, lehne ich ab. Außerdem ist doch geil, wenn die von oben kommen und von unten kommen, dann gehst du hier noch als Fußgänger. Und die Straße hat nur eine gewisse Breite, dann sind die schon ordentlich angepisst. Muss ja nur gucken. Dann guckst halt nicht aufs Handy, sondern auf die Straße und dann. Du kannst ja Abstand halten und das Ganze videografieren. Und wenn mich dann einer über den Haufen fährt, dann hast du es. Unter Umständen frisch geerbt und den Schuldigen an der Backe, wo sich die Versicherung das regressmäßig wiederholen kann. Die sollen hier nicht so rasen. Ganz einfach. Ich glaube, es wäre auch schwieriger gewesen, da mit dem Fahrrad herzufahren. Obwohl der eine oder andere ja sogar die 1,50 Meter zu uns Fußgängern eingehalten hat. Bin ja mal gespannt, ob die hier mit dem Schloss jemals fertig werden. Das ist hier immer irgendwie eingezäunt und videoüberwacht. Aber das Gefühl, dass sich irgendwas tut, hat man da nicht. Im Moment scheinen ja noch nicht mal Sicherheitskräfte rumzulaufen, die die Damen hier belästigen. Das ist unglaublich. Wann? Naja. Sie kommen ja wahrscheinlich nicht rein. Ist ja ein Bauzaun drum. So, Schlosspark. Und hier ist die Wiese, ich denke mal, hoch. Die Holde macht ein Foto. Da ist eine Bank, die ist fast bis Oberkante eingewachsen. Das ist schön. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob der Gammel immer noch im Gewässer ist. Die Holde sagt es gerade richtig. Das ist ja hier eine Burnout-Klinik oder soll eine werden. Und ja, der grüne Glibber ist größtenteils immer noch da, aber teilweise abgeflossen. Ihr hört es rauschen und da schwimmt eine Ente durch. Hört mal, ihr beiden, ist euch das nicht zu eklig? Oder die haben den ganzen grünen Glibber weggefressen und verdünnen den dann. Und das, was hinten aus der Ente wieder rauskommt, ja, jetzt riecht man es. Jetzt steht der Wind richtig. Mal ein bisschen schneller gehen hier, unglaublich. Die Lennefe hat wenig Wasser und irgendjemand hat sich hier mit den Bohlen, die hier neulich lagen, eine Behelfsbrücke gebaut. Ich würde da nicht unbedingt drüber gehen. Ich glaube, bei mir würde die eher kippen und ja, das gäbe ein Desaster. Das lasse ich, das probiere ich nicht aus. Ansonsten sind hier sehr viele Insekten, das ist gut. Und durch die angrenzenden Teiche, die wir hier haben, könnten sich nachts auch die Fledermäuse ganz ordentlich vergnügen. Der Gammel scheint sich zu verziehen. Auch hier hinten an der maroden Brücke ist nichts mehr. Hier hat jemand am Ende des Parks im Mülleimer ein paar Wanderstöcke entsorgt. Warum auch immer. Ist das ein Rhododendron da vorne oder ist das ein Kirschlorbeer? Rhododendron, ne? Ja. Ich nenne das mal Stillleben mit Rhododendron. Was ich euch noch erzählen wollte. Gestern hatten wir Heimfahrt vom Urlaub. Sind ganz gut durchgekommen. Es war ungefähr eine Stunde Verlust durch Stau und Pinkelpause. Das ging. Ansonsten war es relativ frei. Durch die Räder, die wir auf dem Auto hatten, konnten wir ohnehin nur 130 fahren. Ja, okay. Man hätte auch schneller. Aber warum? Und der Fahrradträgerhersteller hat ja auch geschrieben, man sollte die 130 nicht überschreiten. Darum Tempomat und durch. Und das geht ganz gut. Wir hatten immer wieder Spezialisten, die insbesondere in Baustellen überholt hatten. Aber den letzten, den wir quasi über 200 Kilometer begleitet haben, der fuhr dann irgendwo auf Höhe der A45 ab. Also man hat sie immer wieder getroffen. Was bedeutet dieses zeitweile schneller fahren und auch riskant in irgendwelchen Baustellen mit Autos, die dann doch breiter als 2,10 Meter sind, von Spiegel zu Spiegelkante in so einer 2,10 Meter breiten Spur zu fahren, bringt im Endeffekt nichts. Aber was weiß ich schon? Das war es aber nicht, was ich euch erzählen wollte. Nein, wir haben gestern Jesus gesehen. Jetzt werden viele denken, jetzt dreht er komplett frei. Nein, ich habe tatsächlich eine Zeugin, meine Holde, die ist gefahren. Die sah ihn auch. Wobei ich an dieser Stelle einschränken muss, wir sind uns nicht sicher, ob es Jesus höchst selbst war oder jemand, der ihm bzw. den Bildern oder Bildnissen, die man von ihm hat, ähnlich sieht. Also wir kommen einen Berg runtergefahren Richtung Hämmern. Das liegt irgendwo bei Wipperfürth. Und da kommt uns ein Mensch entgegen, sehr hager, barfuß, schulterlanges Haar in Locken, ein Bart, also nicht so den absoluten Vollbart, sondern schon so, wie Jesus dargestellt wird und auch länger und lediglich bekleidet mit einem weißen Handtuch, was er um seine Lenden geschlungen hatte. Das war circa knielang oder, ne? Da hörte das über den Knien auf, ja, so ungefähr. Ja, also quasi die Verkörperung dessen, was man mutmaßlich laut Bilder und diversen Kreuzen oder auch Figuren an diversen Kreuzen seinerzeit ans Kreuz genagelt hat. War gestern ein besonderer Tag. Nicht, dass ich wüsste. Also es war jetzt nicht Christi Himmelfahrt oder irgendwie was. Es war halt ein ganz normaler Tag. Und meines Wissens hatten wir keine Passionsspiele oder sowas im Ort oder da unten. Die einzige Möglichkeit wäre, dass ein hagerer Mann mit Locken, schulterlang und Bart und einem weißen Handtuch zum Schwimmen in die Wipper gegangen ist. Da ist nämlich sonst auch kein Schwimmbad oder so. Und er wird ja wohl kaum nur mit einem Handtuch barfuß zu einem abgelegenen Pool gelaufen sein. Also, ja, es war doch eine Begegnung der etwas anderen Art. Und wenn ich jetzt recht gläubig wäre, könnte ich sagen, mit Fug und Recht, ich hätte Jesus gesehen. Selbst wenn er mir seinen Namen nicht mitteilte. Jetzt weiß ich auch nicht. war das ein Zeichen. Er war auch nicht nass. Stimmt. Frau sagt, er kann auch übers Wasser gehen, was die Holde sagt. Aber dann hätte er auch ohne Hand, er muss ja seine Lenden bedecken in irgendeiner Form. Okay, ich will das jetzt auch nicht lustiger machen, als es war. Die Holde macht ein Selfie, uns kommen Leute entgegen, die gucken auch schon komisch. Ich glaube, die biegen auf den anderen Weg ab oder so. Die haben mich gesehen, hatten die Schnauze voll. Oh, der große schwarze Mann, der über Jesus redet. Lass uns mal woanders hergehen. Das ist uns doch suspekt. Oder sind das die von eben? Nee, die gehen in die andere Richtung. Die gehen vor uns her, das ist gut. Die kamen aus dem Nebenweg. Egal. Ja, wo war ich? Recht suspekt, die ganze Geschichte. Sie wird sich wohl auch nicht aufklären, es sei denn, es käme jetzt die Tage eine Information in der Zeitung, dass irgendwo wieder irgendjemand ausgebüxt ist, der sich möglicherweise selbst für Jesus hält. Ja, und nein, ihr müsst euch schon drauf verlassen, was ich euch erzähle. Ein Foto habe ich keins und selbst wenn, hätte ich es ja aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen dürfen. Außer mit Einverständnis, aber ich weiß ja nicht. Ich meine, ob der Deutsch gekonnt hätte? Der war ja mehr so für Galiläisch, oder? Nee, die ganzen anderen Sprachen konnten doch nur seine Kumpel. Die hatten doch da irgendwann so dieses Heilige Geisterlebnis. Und dann konnte da jeder in einer anderen Sprache und zog dann auch los. Oder? Also steht so im dicken Buch. Oder so ähnlich. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist auch lange her, dass ich das gelesen habe. Es gibt übrigens leider nur meines Wissens fürs Alte Testament, da gibt es ein Buch, das heißt Der große Boss, ist als Paperback erschienen. Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, müsste ich zu Hause mal nachschauen. Und der hat das Alte Testament in neuzeitliche Sprache, gut, was heißt jetzt neuzeitliche Sprache, das war glaube ich in den 80ern oder so, umgetextet. Weird. Ist es das noch nicht? Nee. Weird gab es da, glaube ich, noch nicht in dieser Form. Ist recht amüsant zu lesen und das bringt einem das Alte Testament inhaltlich schon näher. Aus dem einfachen Grund, weil die Bibel als solche ist ja eher schwierig zu lesen. So für den Unbedarften, der jetzt möglicherweise gar nicht, also der ganze Krempel scheint weg zu sein. Wir sind jetzt auf Höhe der Krippe und da ist nichts mehr mit zerbrochenem Aschenbecher und Fahrradzeug und die haben hier ein wenig aufgeräumt und auch den Holzthron in den Schatten geräumt. Auf jeden Fall ist es einfacher und wie man ja so hört, lesen die Menschen viel weniger. Gerade Kinder haben sehr große Defizite, was das Lesen angeht und wenn man denen dann erzählt, hör mal, jetzt mal gerade den Fotodings holen, da ist ein Vogel auf dem Pfosten und vielleicht lässt er sich ja ablichten. Wo war ich? Ach so, Kinder, Jugendliche haben, wie zuletzt berichtet, ja schwer Defizite im Lesen. Und wenn man denen jetzt so ein Buch wie die Bibel gibt, Altes Testament, und da steht dann über Seiten, der zeuchte den, der zeuchte den, der zeuchte den, der wiederum den, der dann den und der dann den und der dann den. Und alleine schon generationstechnisch wären die Leute um die 400 Jahre alt geworden bei der ganzen Zeugerei. Das ist schon schwierig. Gerade für die Generation, die, wenn es gerade im Film langweilig wird beim Streamen, auch schon mal immer 10 Sekunden vorspult, um zu gucken, so wird's, ah, jetzt wird's wieder interessant. Das können selbstverständlich Vorurteile sein, aber wer weiß das schon so genau? Die würden das ja nicht bringen, wenn es nicht stimmen täte, ne? Jetzt mal das Wetter in Rittdorf ist. Also, wenn ich mich hier so umgucke, wir haben ja strahlend blauen Himmel hier. Und kein Wölkchen, nicht eins. Das ist knaller Wetter. Die Wiesen sind gemäht hier und auf den Feldern kommen die ersten Pflänzchen. Ja, was ein Arschloch. GM40H mit seinem Dreckspassat mit richtig hoher Geschwindigkeit 40 cm an mir vorbei, das dumme Schwein. Von wegen historisches Fahrzeug. Aber das ist ein Auto, das kann man sich gut merken. Der fährt mir bestimmt noch mal über den Weg, wenn Kerle drin sitzt. Dann gucke ich mir den mal an, glaube ich. Na, da kann man jetzt auch nicht hergehen. Da scheint ja einer auf dem Weg zu parken, den wir normalerweise immer gehen. Ne? Ist doch da diese Grillmüllhalde. Ja. Dann gehen wir direkt hier vorne runter. Okay. Was soll's. Schritttechnisch passt es ja mit 7,4. Hui, hier ist ja mal aufgeräumt. Ja, okay. Die Zigaretten kippen, genau. Wir sind jetzt hier auf Höhe der zwei Bäume mit dem Fußfall dazwischen und der Bank, da wo ich auch schon über das Feuerwerk erzählt habe. Und sonst liegt hier immer eine ganze Menge Müll, aber jetzt liegen hier nur Kippen. Nur ist natürlich so ein Thema, aber das fällt halt nicht direkt so auf. Ich bin echt froh, dass dieser leichte Wind ist, ne? Sonst wäre das hier unerträglich, so direkt in der Sonne. Bitte? Warum sie hier die Plätze wässern, die beiden? Ja, weil es so warm ist. Ja, die lassen sie doch brach liegen. Die spielen sie doch nicht. Die Bahnplätze müssen sie wässern, das ist klar. Ja, vielleicht wollen sie da jetzt irgendwann die Dinger auch wieder bespielen. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass sie da eine Halle bauen wollen. Mhm. Aber waren da nicht neulich? Doch, da ist so einer drauf. Aha. Die bewässern unten, das war eine optische Täuschung. Okay. Ja. Gar keine Bewässerungsanlagen drauf. Ja, siehst du. Hat sich das getan. Siehst du. Ja, hier ist richtig Tennis. Ja, das ist bestimmt irgendwie Glitch. Schützenverein ist auch wieder dran. Ja, es ist Juni. Hast du nur Juni, Juli, August? Also Juni, Juli und am 1. Augustwochenende ist ja schon wieder Schützenfest. Da müssen die Leute, die auf den Vogel schießen, ja auch zumindest mal auf den Vogel schießen. Ja. Hier um den Schießstand haben sie jetzt ja ordentlich Gestrüpp geschreddert. Ja, ich denke, sie üben vielleicht auch für Bundesschützenfest. Werden ja mit Sicherheit auch noch ein paar aktive Schützen haben. Gibt ja auch jedes Jahr irgendwo, meine ich, Bundesschützenfest. Und da gehen dann die besten Schützen aus dem Verein irgendwo ballern. Treppenhaus. Hier kommt ein Aufzug rein. Das könnte das Fundament für einen Aufzug werden. Ein hohes Haus. Also zweistöckig ist ja hier ortsüblich, aber wenn die jetzt wirklich einmal Keller machen und zwei Stockwerke, dann ist Aufzug halt behindertengerecht, ne? Barrierefrei. Kannst ja anders nicht machen. Und einfach so endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 143 vom 7.06.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Eins noch, solltet ihr das vor dem 11.06.2023 hören, wäre es total lieb, wenn ihr mir jetzt einfach bis zum 11. die Daumen drückt. Das fände ich echt knorke. Dankeschön.